Das Pferd und die Bremse aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Pferd und die Bremse. Ein Gaul, der Schmuck von weißen Pferden, von Schenkeln leicht, schön von Gestalt, und wie ein Mensch, stolz in Gebärden, trug seinen Herrn durch einen Wald, als mitten in dem stolzen Gange ihm eine Brems entgegenzog und durstig auf die nasse Stange an seinem blanken Zaume flog. Sie leckte von dem weißen Schaume, der heftig am Gebisse floß. »Geschmeiße«, sprach das wilde Ross, »du scheust dich nicht vor meinem Zaume? Wo bleibt die Ehrfurcht gegen mich? Wie? Darfst du wohl ein Pferd erbittern? Ich schüttle nur, so musst du zittern.« Es schüttelte, die Bremse wich, allein sie suchte sich zu rächen. Sie flog ihm nach, um ihn zu stechen, und stach den Schimmel in das Maul. Das Pferd erschrak und blieb vor Schrecken in Wurzeln mit dem Eisen stecken und brach ein Bein. Hier lag der stolze Gaul. Auf sich den Hass der Niedern laden, dies stürzet oft den größten Mann. Wer dir als Freund nicht nützen kann, kann allemal als Feind dir schaden. Ende von Das Pferd und die Bremse, aufgenommen von Storylines, Devon.